Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ich suche einen Sarg. Darf ich fragen, für wen er sein soll? Für mich. Ich verstehe. Dies ist der Harrington, ein sehr beliebtes Modell. Dunkel gemasertes Furnier mit kontrastierendem Paneel, Kremationsgriffen aus massivem Messing und Namensschild. Okay, das muss ich gar nicht so genau wissen. Ich möchte eher wissen, wie es drinnen aussieht. Wie bitte? Na, innen, drinnen, im Sarg. Ich werde ziemlich lange da drin stecken. Ich hätte es halt gern bequem. Wie teuer ist er denn? 525 Pfund. Puh, das ist ganz schön viel. Und der daneben? Was kostet der? Der Mahagoni. 399 Pfund. Kann ich den mal ausprobieren? Wie meinen Sie das? Kann ich mich mal reinlegen? Tut mir leid, Sir, aber so etwas können wir nicht gestatten. Wieso? Wenn Sie ein Haus kaufen, dann bezahlen Sie es doch auch nicht nur, weil Sie es von außen gesehen haben, oder? Und was glauben Sie wohl, was die Leute für einen Eindruck von uns bekommen würden, wenn sie am Geschäft vorbeigehen und sehen, wie Sie sich in einen unserer Särge legen? Okay, das sehe ich ein. Und wie teuer wäre es, wenn ich den jetzt miete? So für 1-2 Monate. Ab nach unten. Von Ray French. Habt ihr eben Nachrichten gehört? Nee. Jim Richter, unser guter Sunny Jim, hat einen Bonus von 750.000 Pfund kassiert. Was? Wofür denn das? Dafür, dass er das globale Restrukturierungsprogramm so erfolgreich umgesetzt hat. Kannst du das mal übersetzen? Ja, weil er hier in Crandall, in Tyneside und in den USA Fabriken schließt und dafür neue in Indien aufmacht, wodurch der viel Geld spart, ich meine, Kosten reduziert. Das ist ein Scheißskandal. So läuft das nun mal. 750.000 Pfund. Jawohl. Und was kriegen wir? Ja, vermutlich einen Wochenlohn für jedes Jahr, das wir gearbeitet haben. Und dann müssen wir jetzt alle um dieselben Jobs prügeln, in einer Gegend mit der höchsten Arbeitslosigkeit im Land. Wachmann, Regale auffüllen, Einkaufswagen auf dem Parkplatz zusammenkarren. Ist euch schon mal der Typ auf dem Tesco-Parkplatz aufgefallen? Der mit dem Schnäuzer? Der aussieht wie aus der Muppet Show. Ja, genau der. Hast du mal sein Gesicht gesehen, wenn er mitkriegt, dass Leute ihren Einkaufswagen einfach irgendwo stehen lassen? Der, als ob er ihm gleich die Kehle durchschneiden will. Der ist in unserem Alter. Okay, hört mal zu. Ihr werdet mich vielleicht für bekloppt halten, aber ich habe da eine Idee. Eine Idee, wie man Sunny Jim daran hindern kann, die Fabrik dicht zu machen. Ja, wollt ihr sie hören? Ja klar, warum nicht? Wisst ihr, ich glaube, der Fehler war, dass wir nur rumgesessen haben und gewartet, dass uns jemand hilft. Die Regierung wird überhaupt nichts unternehmen. Genau, die verlangen ja mittlerweile nicht mal mehr ihr Geld zurück. Ich meine, das musst du erst mal schaffen, 18 Millionen Subventionen einfach zu vergessen. Ganz genau, uns läuft die Zeit weg. Wir brauchen was, womit wir wieder in die Nachrichten kommen, damit Druck auf Sunny Jim und die Regierung ausgeübt wird. Du, Aiden Walsh, willst etwas tun, das sich überall berühmt macht und unsere Jobs rettet. Ja. Du willst also allen Ernstes Erfolg haben, wo die Regierung und die Gewerkschaften versagt haben. Ach, leck mich. Jetzt hat er nicht gleich eingeschnappt. Los, komm, erzähl schon. Okay, ist vielleicht ein bisschen extrem. Aber wir sind auch in einer extremen Situation. Ja, und? Ich werde mich selbst in meinem Garten begraben. In einem Sarg. Und ich werde erst wieder rauskommen, wenn Sunny Jim die Fabrik weiterlaufen lässt. Also, hat keiner von euch irgendwas dazu zu sagen? Tja, ich werde dir einen Haufen Geld sparen. Der sieht aber sehr schlicht aus. Ist das, wie sagt man noch dazu, ein Mängelexemplar? Willst du mich beleidigen, oder was? Das ist die Zukunft. Ein trendiger, hochwertiger, umweltfreundlicher Sarg. Ehrlich? Meinst du, wir müssen ein bisschen an die Umwelt denken, damit unsere Kinder auch noch was von der Welt haben? Pancho, was faselst du da? Bist du neuerdings Mitglied bei Greenpeace? Nein, aber ein Freund von mir. Der hier sieht zwar nicht so aus wie die Särge, die du beim Bestatter gesehen hast, weil die aus Holz sind. Schreckliche Verschwendung. Dieser Sarg hier ist zu 100% aus recycelter Pappe. Pappe? Ach du Scheiße, der hält mich doch niemals aus. Na und ob? Du kriegst ihn für 40 Pfund. Okay, du hast mich überzeugt. Ein Ökosarg, sagst du? Hör mal, Aiden, hast du eigentlich schon ein Handy? Nö, warum? Das habe ich mir gedacht, mein Freund. Du brauchst natürlich dringend eins. Wie willst du sonst mit deinen Freunden reden, wenn irgendwas sein sollte? Na, die haben doch auch keine Handys. Ah, ich sehe schon, ihr seid wirklich hoffnungslose Fälle. Platzierung, da bin ich überzeugt. Dad! Um Gottes Willen, Dad, wach auf, ich bin Shauna. Was? Ist alles in Ordnung mit dir? Shauna? Wo bin ich? Was ist hier los? Du bist im Wohnzimmer und liegst in einem Sarg vorm Fernseher. Oh, wie spät ist es? Es ist 10. Wie lange schläfst du schon in dem Sarg, Dad? Letzte Nacht, zum ersten Mal. Irgendein besonderer Grund dafür, dass du deine Schlafgewohnheiten verändert hast? Ich trainiere. Ich verstehe nicht, was du meinst, Dad. Wenn du einen Marathon laufen willst, dann kreuzt du doch auch nicht einfach Laufschuhen und Turnhosen auf, ohne jede Vorbereitung. Du nennst das Training, wenn du dich vorm Fernseher besäufst. Ich muss mir ein bisschen Mut antrinken. Fühlt sich anfangs ein bisschen merkwürdig an, aber ich habe mich dran gewöhnt. Ich werde auch diesen Nachmittag da drin verbringen. Dad, ich weiß, dass es schwierig sein muss, wenn man seinen Job verliert. Aber das bedeutet nicht, dass man gleich so was Drastisches tun muss. Damals als Mom starb, hast du ja auch nicht. Das war was anderes. Wenn du Geldsorgen hast. Nein, nein, nein. Das ist dein Geld, Schätzchen. Dafür hast du hart genug gearbeitet. Ich kann es mir leisten. Meine Praxis läuft zurzeit ziemlich gut. Weißt du, es gibt eine Menge Leute mit psychischen Problemen. Es geht mir nicht ums Geld, Shauna. Worum geht's denn, Dad? Ist es okay, wenn ich ganz offen rede? Mann, Russell, wann redest du nicht ganz offen? Diese Idee von dir, dich lebendig begraben zu lassen, mach das nicht um Himmels Willen. Das wirst du nicht durchhalten können. Ich garantiere dir, nach ein paar Tagen wirst du betteln, dass man dich wieder rausholt. Und was ist dann? Du weißt doch, wie die Leute hier sind. Sie knüpfen sich liebend gerne ein, vor dem man was anderes versucht. Vor allem, wenn es nicht klappt. Sie werden Schlange stehen, um dir zu sagen, ich hab's doch gleich gesagt. Dann musst du mit eingezogenem Schwanz zu seinem Gym zurückkriechen. Du musst darauf hoffen, dass sie Mitleid mit dir haben und dich weiter arbeiten lassen, damit du in ein paar Monaten deine Abwendung kriegst. Hast du schon daran gedacht, was das für ein Gefühl sein wird, diese Arschlöcher auch noch anzuflehen? Ja, hab ich. Ich hab darüber nachgedacht, aber ich werde es trotzdem machen. Und falls ich mich zum Affen mache, darfst du als Erster zu mir sagen. Ich hab's dir doch gleich gesagt. Okay? Dad, ich möchte mal mit dir reden. Du nicht auch noch? Ja, das ist also dein Sarg, ja? Ja. Sieht ganz bequem aus. Was ist das? Ein Schacht. Damit kann ich rausgucken aus dem Sarg. Und die Leute können zu mir runtergucken. Ich krieg Luft durch den Schacht. Mein Essen kann man dann hier runterlassen. Okay, okay, das hört sich ja an, als hättest du dir das alles genau überlegt, ja? Okay, du willst mir jetzt nicht auch noch erzählen, was für eine Zeitverschwendung das alles ist. Das hat Shauna dir doch gesagt. Ja, sie hat dir die Hölle heiß gemacht. Ja. Du, lass dich nicht abschrecken, ja? Das ist eine super Idee. Ehrlich? Das ist klasse, Dad. Die Medien lieben sowas, sowas Neues. Hast du schon eine Pressemitteilung geschrieben? Nein, warum? Ja, ich sehe schon, du brauchst jemanden für die Pressearbeit. Jemanden mit journalistischen Qualitäten. Du hast doch das Volontariat bei der Zeitung nach 2 Monaten geschmissen. Ja, weil sie mich nicht richtig rangelassen haben. Aber musst du nicht zurück ins Theater? Ach, das nennst du Theater. Vor Schulklassen den Sozialdeppen-Meme. Ist doch kein Theater. Dylan, ich will nicht, dass du schon wieder einen Job sausen lässt. Ach, lass doch meinen alten Dad nicht hängen. Zwei Wochen? Ja, den ganzen Rest und alles auf einmal. Ab nächster Woche. Ist das ein Problem? Nein, aber alle anderen lassen ihren Jahresurlaub stehen und sich später auszahlen. Ich nicht. Wo geht's denn hin? Och, ein bisschen nach unten. Ist wahrscheinlich das Beste, was du im Moment tun kannst. Einfach mal eine Weile von allem weg sein. Lass den Antrag ruhig hier, ich kümmere mich darum. Danke. Was tust du, falls die hier dicht machen? Falls? Ich meine, sobald? Das ist schwierig zu planen. Man will sich ja nicht auf gut Glück jetzt irgendwo bewerben und dann die Abfindung verlieren, wenn man den Job kriegt. Aber so leicht kriegt man hier sowieso nichts. Naja, ich werde mehr Zeit für meinen Garten haben. Gärtnerst du gern? Sehr gern. Ich vergesse alles um mich herum in meinem Garten. Sprichst du mit deinen Pflanzen? Nein, aber ich singe ihnen vor. Safina. Ja, Aiden? Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht... Oh, entschuldige mich bitte einen Moment. Oh, ich wollte eh gerade... Danke, Safina, war schön mit dir zu reden. Mit dir auch, Aiden. Und einen schönen Urlaub. Das Grab sieht ja schrecklich aus, Aline. Tut mir leid, dass ich letzte Woche nicht gekommen bin. Ich hatte wirklich viel zu tun, musste alles vorbereiten. Am Montag geht es ab nach unten. Ich habe Angst, Aline. Ich meine, was ist, wenn es niemanden einen Scheißdreck interessiert? Ich meine, warum sollte es jemand interessieren? Shauna findet die Sache mit dem Sarg grässlich, aber du weißt ja, wenn ich sage, es ist Tag, behauptet sie, es ist Nacht. Erinnerst du dich, wie sie uns als Kind mit ihren Fragen verrückt gemacht hat? Dylan findet die Idee großartig. Er hat mir eine Pressemitteilung geschrieben und eine Menge Ideen, wie man das Ganze ins Rollen bringen kann. Er hat immer so viel Energie. Es wäre schön, wenn du sehen könntest, was aus ihnen geworden ist. Du wärst stolz auf sie. Okay, jetzt loslassen. Lass uns mal schauen, wie es wirkt. Bisschen weiter nach links. Stopp, sieht super aus. Los, Russell, lies mal vor. Ich? Rettet unsere Jobs. Hallo, ich suche Aiden Walsh. Das bin ich. Hallo, Nick Williams. Hallo, Nick. Hi. Ich bin Reporter vom Argus. Ich hoffe, Sie geben mir noch schnell ein Interview, bevor Sie loslegen. 5 Minuten später hätten Sie ihn nicht mehr erwischt. Na, Glück gehabt. Wenn Sie erlauben, würde ich auch gerne ein paar Fotos machen. Na klar. Das ist eine sehr ungewöhnliche Form des Protests. Tja, man muss mit der Zeit gehen, oder? Maschinen anhalten, Streikposten aufstellen, hinter Transparenten hermarschieren. Wer will das heutzutage noch sehen? Aber es gibt eine Menge Leute in meinem Alter, die bei Sunny Jim arbeiten. Die werden es schwer haben, einen Job zu finden. Wir sind alle keine 20 mehr. Und dann? Da muss man auch mal weiterdenken. Wovon sollen wir denn unser Bier bezahlen, unsere Einkäufe? Alle werden darunter leiden. Das wird ein Schlag für ganz Crandall. Aber Sunny Jims Argument ist, dass sie sich anpassen müssen, um auf einem veränderten Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Ach Quatsch, das sind doch alles Blutsauger. Die haben 18 Millionen an Subventionen von der Regierung bekommen und wir durften nicht streiken. Wir haben 4 Jahre lang keine Gehaltserhöhung mehr gekriegt, darauf verzichtet. Und warum? Um die Firma wettbewerbsfähig zu machen, zu erhalten. Wir haben Nachtschichten und Überstunden gefahren, damit Bestellungen pünktlich rausgehen. Was immer die wollten, wir haben es getan, weil man uns gesagt hat, dass wir so unsere Jobs behalten. Und was ist jetzt? Jetzt haben sie uns doch fallen gelassen wie... Wo ist denn Dad? Draußen, redet mit einem Reporter vom Argus. Was? Warum hat mir das denn keiner gesagt? Sollte ich dich vielleicht vom Klo runterholen, Herr Pressesprecher Dylan Walsh? Aber er hat seine Liste mit den Argumenten vergessen. Ohne die ist er doch verloren. Eileen, sie ist an einer Hirnblutung gestorben. Keiner von uns hat mit sowas gerechnet. Sie war doch immer kerngesund und dann war sie plötzlich weg. Von einem Tag auf den anderen. Ich habe ihr morgens noch gewunken, als sie aus der Tür ging zur Arbeit. Und ist alles in Ordnung? Wenn Sie lieber nicht... Nein, schon okay. Ich habe ja in der Pressemitteilung geschrieben, dass ich Witwer bin. Sie machen bloß ihren Job. Aber mein Sohn Dylan ist an dem Tag früh aus der Schule gekommen und hat sie gefunden. Sie lag tot auf dem Boden. Ich war völlig am Ende. Aber mein Sohn... Er war 8, als er sie verloren hat. Und er hat sie gefunden. Das ist Dylan. Oh, guten Tag. Nett, Sie kennenzulernen. Wie läuft das Interview? Gut. Wovor haben Sie am meisten Angst? Vor Durchfall. Können wir jetzt endlich loslegen? Einige von uns müssen noch zur Arbeit. Na dann mal los. Hier, Dad, das sind Notfalltropfen. Wenn du Angst bekommst, nimm einfach 3 davon. Ich und Angst. Die sind sehr gut. Danke, Liebes. Das ist sehr, sehr nett von dir. Mach's gut, Dad. Viel Glück, mein Freund. Hier. Was ist das? Ein Medaillon vom heiligen Christophorus. Ich hab's von meinem Vater gekriegt. Hat ihn sicher durch den Krieg gebracht. Wilf, Mann, das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Gib's mir halt zurück, wenn du wieder rauskommst. Hast du dein Handy dabei? Ja, alles klar. Worauf warten wir? Pass auf den Schacht auf. Ja, gleichmäßig bitte. Nicht nachlassen. Okay. Ich glaube, wir haben's. Da unten wird aber kein Taschenbillard gespielt, ja? Wie fühlt sich das an? Wirklich ziemlich warm sogar. Du siehst genauso aus wie immer. Was hast du denn erwartet, mein Gott? Komm, wir müssen los. Danke, Jungs. Macht schön eure Handys an. Ich schaue heute Abend noch mal auf einen Sprung vorbei. Viel Glück, Kumpel. Ja. Keine Sorge, du kommst schon klar. Wir haben schon einen Treffer gelandet mit dem Argus. Jetzt werde ich Radio Crandall anrufen. Wenn der Argus hier war, dann kommen die auch. Wirst schon sehen. Das ist erst der Anfang. Dylan. Ja? Danke. Macht doch Spaß. Ja, ich weiß nicht. Es ist schon lange her, dass eure Mutter gestorben ist. Mhm. War für uns alle sehr schwer. Ja. Ja. Du, ich weiß, was du meinst, Dad. Aber ich muss jetzt los, ja? Ich will mit Crandall FM reden, ja? Okay. Okay. Okay, Dylan. Oh Gott. Okay, okay. Okay, komm schon, du bist erst ein paar Minuten hier unten, reiß dich zusammen. Jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. Hier sind meine Bücher, Klopapier, Bettpfanne, Feuchttücher, eine Flasche zum Pinkeln, Batterien in die Taschenlampe, Flaschenöffner, Unterwäsche und so. Rettungsöffner, okay, was jetzt? Boah, klingt ja ganz solide. Ach, ich dachte, das ist nicht auch so. Okay, okay. okay, okay, ich halte sie los. Die Notfalltropfen, wo sind die? Wo sind die Notfalltropfen? Verdammt, ach, wo sind die Notfalltropfen? Mein Gott, komm schon. Ah, so. Zur Beruhigung und Stärkung halten Sie den Sprühkopf von Ihrem Mund und richten Sie 2 Sprühstöße auf die Tränke. Nicht gerade viel, ob das reicht. Schau bitte, was sind da überhaupt drin? Blütenextrakt, was ist das für ein Blödsinn? Felsenrose, Klematisstern von Bethlehem und Kirschpflaumen in einer Traubenalkohollösung. Ah, die geheime Zutat Traubenalkohol. Was möchtest du denn? Ein Pint Lager? Ach, ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Traubenalkohol. John, hoch die Tassen. Das reicht für sehr, sehr viele, keinen Kater kriegen. Du liegst hier warm, bequem und absolut sicher. Wenn es dir anders überlegst, dann musst du bloß Russell oder einen von den Jungs anrufen. Die sind in einer halben Stunde hier und graben dich aus. Das wird schon alles klappen. Denk an deine Pläne, ey. Denk an deine Pläne. Was ist denn das? Oh Gott, ich komm da nicht. Los, weiter. Versuch's nochmal. Komm schon. Komm schon. Jetzt. Ja. Hallo? Hallo, Chris, bist du's? Nein, hier ist Aiden. Aiden Walsh. Oh. Entschuldigung, hab mich verwählt. Oh, verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Hallo, Aiden? Wie läuft's? Ja, langsam. Na, wie ist es so da unten? Sehr still und ziemlich warm. Warm, ja? Apropos warm, hier ist dein Mittagessen. Direkt aus dem Glob und noch warm. Ich leg's in den Korb und dann geht's ab nach unten. Was gibt's denn? Steakpastete mit Chips, Erbsen und Soße. Oh, klingt super. Ich hab die letzte Stunde an nichts anderes als an Essen gedacht. Na dann, guten Hunger. Ich muss wieder rüber in die Fabrik. Na ja, danke, Will. Ja. Ich so lange gewartet, das wird so gut. Mann, das ist klasse. Scheiße. Hallo? Bist du das, Chris? Du schon hier? Nein, hier ist nicht dein Scheiß, Chris. Hier ist Aiden Walsh. Du hast mich schon mal angerufen. Ich hab's mir fast in den Hals gebrochen. Jetzt hab ich mir das ganze Scheiß Essen rübergeschüttet. Drück einmal in deinem Leben die richtige Nummer, du Volltrottel. Alles okay. Oh Gott, ich muss mal ganz dringend. Oh nein, ist schon wieder, wenn das wieder dieser Typ ist. Hallo? Wer ist da? Also gut, ich finde das nicht besonders komisch. Wenn Sie nicht sofort was sagen, lege ich auf. Kann ich ein Autogramm haben? Gwen, bist du das? Genau. Hör mal, du bist berühmt, Mann. Wovon redest du? Du bist auf der Titelseite vom Argus. Nein, ehrlich? Ja, sogar mit Foto. Super. Und die Schlagzeile? Genau da gehöre ich doch hin, wenn sie mir den Job wegnehmen. 2 Meter unter die Erde. Ich sag dir, Mann, die ganze Stadt redet über dich. Ja, ich hab's geschafft. Lieber Gott im Himmel, ich hab's geschafft. Verdammt nochmal. Hallo, ist da jemand? Hallo? Mein Gott. Wer ist da? Alles in Ordnung mit Ihnen? Ich bin Tina Hughes von Crando FM. Wo sind Sie genau? Ich bin gerade in den Garten gekommen. Sehen Sie den Holzschacht, der aus dem Boden ragt? Ja, den sehe ich. Wenn Sie reingucken, können Sie mich unten sehen. Puh. Haben Sie Leiche hergefunden? Ja, danke. Was genau erhoffen Sie sich von Ihrer Aktion? Dass die Firmenleitung von Sunny Jim kommt und mit mir redet. Die wissen ja, wo sie mich finden. Das heißt, Sie wollen, dass jemand aus der Geschäftsführung von Sunny Jim in Ihren Garten kommt? Ganz genau. Ich bin hier Tag und Nacht und jederzeit zu sprechen. Und glauben Sie wirklich, es besteht eine Chance darauf? Warum nicht? Ich glaube, von Ihrer Seite wäre das richtige Signal. Es würde zeigen, dass Sie zuhören. Und dafür würden Sie hier in Crandall eine Menge Respekt kriegen. Möchten Sie jetzt und hier auf Crandall FM die Geschäftsführung von Sunny Jim Electronics dazu einladen, hierher zu kommen und mit Ihnen zu reden? Genau das möchte ich. Sie haben es selbst gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Aiden Walsh, der Mann im Sarg, fordert die Geschäftsführung von Sunny Jim dazu auf, in seinen Garten zu kommen. Dein erstes Bier unter der Erde. Prost. Prost, Wilf. Auf einen erfolgreichen ersten Tag. Meinst du, die lassen sich in deinem Garten blicken? Na und ob? Gar nicht mal so doof, was du heute in der Zeitung und im Radio gesagt hast. Ja, ich könnte mich dran gewöhnen, nach meiner Meinung gefragt zu werden. Na, dass du bloß mal nicht abhebst da unten. Wo bin ich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach ja, oh, ist ja kein Traum. Oh mein Gott. Wie früh haben wir denn? 7.15 Uhr. Andere Leute fangen jetzt an zu arbeiten. Ich bin so bekloppt. Ich bin hier drin. Was mache ich dir denn? Was mache ich denn hier? Das gibt es doch gar nicht. Erstmal beruhigen. Erstmal waschen, Zähne putzen. Bin klar. Erstmal mache ich Gymnastik. Das ist ganz wichtig. Und. Das geht nicht. Oh Mann, ey, meine Schulter. Hoffentlich meldet sich Sunny Jim früher. Das. Oh, au. Die Ereignisse um Aiden Walsh, den Mann im Sarg, spitzen sich zu. Wir schalten nun live zum Pressebüro von Sunny Jim Electronics. Wir haben nicht die Absicht, mit Mr. Walsh zu sprechen. Die Zeit für Gespräche ist vorbei. Sunny Jim Electronics hat bereits umfassende Gespräche mit der Regierung, der Welsh Assembly und den Aktionären geführt. Wir haben nach sorgfältigen Beratungen die sehr schwierige Entscheidung getroffen, unsere Niederlassung in Crandall zu schließen. Und wann werden Sie... Wenn ich nur eine Sache klarstellen dürfte, bevor Sie mir das Wort abschneiden. Du warst es, der dazwischen gequatscht Bitte. Hat. Die Öffentlichkeit muss begreifen, was die Globalisierung für die Wirtschaft bedeutet. Es ist ein sehr turbulenter Markt, voller neuer Herausforderungen entstanden, der am Ende jedoch Wohlstand und Chancen für alle bringen wird. Anfangs fordert dieser Prozess allerdings eine Phase der Konsolidierung und der Reformen. Wir genießen in Europa seit langem die Vorteile eines hohen Lebensstandards, der in scharfem Kontrast zum Lebensstandard der Menschen in den Entwicklungsländern steht. In vielerlei Hinsicht verdanken wir unseren Lebensstil der Ausbeutung der natürlichen und menschlichen Ressourcen in anderen Teilen der Welt. Zurückgegeben wurde dafür nichts. Unternehmen wie Sunny Jim Electronics gehören nun zu den Vorreitern eines neuen Trends. Unsere Niederlassungen siedeln sich neuerdings in den Regionen an, die zuvor unter der Unterentwicklung zu leiden hatten. Wir wollen dieses Ungleichgewicht beseitigen und langsam aber sicher allen zum gleichen Wohlstand verhelfen. Kommen gleich die Tränen. Aber was spricht dagegen, sich über dieses Thema mit Mr. Walsh zu unterhalten? Wir führen keine Verhandlungen über die Medien. Und wir verhandeln nicht mit Erpressern. Sie nennen Mr. Walsh einen Erpresser? Ich möchte sogar seinen Geisteszustand anzweifeln. Sich lebendig zu begraben, das ist das Verhalten eines Fanatikers. Es wäre absolut unverantwortlich, von Sunny Jim auf diese Taktik einzugehen. Das ist alles, was wir dazu zu sagen haben. Vielen Dank und... Was jetzt? In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich das Beste, was passieren konnte. Ja, wenn ich es mir jetzt nochmal durch den Kopf gehen lasse, ist doch super. Ach ja? Ja, die haben gar nicht erst versucht, vernünftig zu reagieren. Die haben gleich den Arschlochton angeschlagen. Wenn die so weitermachen, verlieren die alle Sympathien. Sie brauchen ja keine Sympathien, sie haben die Macht. Das ist doch, was am Ende zählt. Jetzt sieh das doch nicht so schwarz. Du musst die Nerven behalten. Die benehmen sich so, weil du sie nervös gemacht hast. Die versuchen, dich nur einzuschüchtern. Das machen die ziemlich gut. Das ist das Eröffnungsmanöver. Wenn sie sehen, dass du nicht klein beigibst, dann werden sie ihre Taktik ändern. Die wollen mich schlecht machen. Genau. Du musst den Argus oder Crandall FM anrufen und sagen, dass du auf die Erklärung von Sunny Jim antworten willst. Das machst du jetzt jedes Mal. Die Medien lieben sowas. Und du bist im Vorteil, denn du bist 10-mal schneller als die. Die müssen ja jede Aussage erst von der Geschäftsführung absegnen lassen. Okay, ich rufe an. Jetzt gleich. Was wirst du sagen? Dass ich kein Erpresser bin. Ja, und? Und dass ich sachlich geblieben bin, während die versuche, mich zur Schnecke zu machen. Ganz genau, Dad. Hier, die Abendausgabe vom Argus. Du bist wieder drin. Es geht mir allmählich echt auf die Nerven, dass du ständig in der Zeitung bist. Danke, Quinn. Ich bin kein Erpresser. Sag mal, Aiden antwortet auf Verleumdung. Dylan hat also recht. Panik war umsonst. Hey, Aiden, mein Freund. Pancho? Was ist denn das für ein Krach? Hast du was dagegen, wenn ich hier einen Imbisswagen aufstelle mit zwei süßen Blondinen drin? Ein Imbisswagen? Ah, die Leute müssen doch versorgt werden. Die ganzen Besucher, die du mittlerweile hast, die sollen doch nicht hungern, während die in der Schlange stehen und auf ein Interview mit dir warten. Du bist berühmt, Mann. Und hier ist immer die Hölle los. Warte mal, wer vorbeikommen wird, um mich zu interviewen. Sag. Hugh Humphreys von ITV Wales. Das ist doch super, Dad. Jetzt haben wir die großen Sender auf unserer Seite. Habe ich's nicht gesagt? Jetzt werden sie klein beigeben müssen. Und, gibt's was Neues von Sunny Jim? Das nicht. Aber die Times und der Guardian haben kurze Artikel über mich veröffentlicht. Na, dann können sie dich ja gar nicht weiter ignorieren. Das hört sich an, als würde momentan alles ganz gut laufen. Ja. Aber es ist schon deine zweite Woche. Viel Zeit hast du nicht mehr. Was ist, wenn Sunny Jim nächsten Montag immer noch nicht nachgegeben hat? Was machst du dann? Hast du eine Rückzugsstrategie? Eine was? Ach, du kannst doch nicht ewig da unten bleiben, oder? Es wäre vielleicht gut, wenn du einen Plan entwickelst, wie du aus dieser Situation wieder rauskommst, ohne dass es aussieht, als würdest du klein beigeben. Nur für alle Fälle. Ich hätte es doch nie gemacht, wenn ich lange darüber nachgedacht hätte, was passieren könnte. Manchmal muss man eben etwas tun, wie verrückt es auch sein mag, ohne Wenn und Aber. Dad, ich sag das jetzt wirklich nicht gern, aber wenn es darum geht, das Ganze auszusitzen, dann ist Sunny Jim im Vorteil. Dein Urlaub läuft bald ab. Die müssen sich einfach nur zurücklehnen und abwarten. Aber es wenden sich doch schon alle gegen die. Die werden ganz schön rangenommen. Die müssen sich bewegen. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Danach könnte ich den Leuten auf der Straße nie wieder ins Gesicht sehen. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen sich darauf verlassen, dass ich das hier durchziehe. Ich bin ihre einzige Hoffnung. Ich mache mir Sorgen um dich, Dad. Das musst du nicht. Die werden sich nicht trauen, mir vorzeitig zu kündigen. Ich bin schließlich von Hugh Humphreys interviewt worden. Der Satz hätte auch von Dylan sein können. Schönen Dank. Wenigstens glaubt er an mich. Wenigstens einer in der Familie. Hallo? Hallo? Sie erkennen mich wahrscheinlich nicht. Ich arbeite auch bei Sunny Jim am Band. Ich heiße Geoff. Nett, Sie kennenzulernen, Geoff. Hier, der Whisky ist für Sie. Er wird Sie in diesen kalten Nächten warm halten. Danke. Sehr nett. Ich habe das Interview mit Hugh Humphreys gesehen. Das war fantastisch. Sie haben das sehr gut rübergebracht. Danke. Sonst sieht man nur Nachrichten über Crandall, wenn wieder irgendwelche Jugendlichen was abgefackelt haben. Geoff, ist alles okay? Entschuldigung. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Nein, schon okay. Klingt so, als hätten Sie ihr Päckchen zu tragen. Ja, das stimmt. Meine Frau hat Krebs. Tut mir leid, Geoff. Sie haben sie letzte Woche aufgemacht. Es ist überall. Schon gut, lassen Sie sich Zeit. Sie ist erst 38. Herrgott. Es ist einfach nicht fair. Sie wird es nicht erleben, wie unsere Kinder groß werden. Die Ärzte meinen, sie hätte höchstens noch ein paar Monate zu leben. Sie haben Kinder? 3. Wie alt? Gary ist 2. Helen ist 5 und Caris ist 7. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Möchten Sie einen Schluck? Sie zuerst. Wie sind Sie zurechtgekommen, als Ihre Frau gestorben ist? Gar nicht. Meine Freunde mich nicht jeden Tag gezwungen hätten, weiterzumachen. Sie werden das nicht alleine schaffen. Sie brauchen Hilfe. Und die Leute werden Ihnen ihre Hilfe anbieten, glauben Sie mir. Das ist eine großartige Stadt. Hier helfen sich die Leute gegenseitig. Sie haben recht. Es ist eine großartige Stadt. Und haben die von Sunny Jim sich endlich mal blicken lassen? Nein. Ja, die wollen ihr Gesicht nicht verlieren. Die ziehen das so lange hin, wie sie können. Ich hätte seit gestern schon wieder am Band stehen müssen. Du wirst sehen, die werden in letzter Sekunde einen Kompromiss anbieten. Wahrscheinlich hast du recht. Safina, du hier? Aiden, sie haben mich mit einem Taxi hierher geschickt, damit ich dir das gebe. Ich habe ihnen gesagt, ich will das nicht. Ich habe sie gebeten, dass sie mich nicht dazu zwingen. Es tut mir so leid. Ich bin also... Ja, Aiden, du bist gefeuert. Hast du was zu trinken mitgebracht? Ja, hier. Hast du noch eine? Da war bloß noch die eine im Kühlschrank. Hast du noch was anderes? Eine halbe Flasche Bell's Whisky, Advokat, ja. Sherry und kroatischen Likör. Ja, das war der Whisky. Langsam. Langsam, sonst bist du in 0,1 Sternhagel voll. Ja, hoffentlich. Eben, was ist los, Mann? Du hast gesagt, du brauchst jemanden, mit dem du reden kannst. Du hast mich mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt. Ich bin am Arsch. Ich bin total am Arsch. Aber du hast gesagt, dass du nur die Nerven behalten musst, dass Sunny Jim auf keinen Fall damit durchkommen wird, wenn sie dich feuert. Aber sie haben mich gefeuert. Ich habe keinen Job. Ich bin pleite und diese Arschlöcher sind nicht einen Millimeter zurückgewichen. Ich habe mein Pulver verschossen, Wilfie Boy. Ich habe absolut keine Scheißahnung, was ich als nächstes tun soll. Du hast doch gesagt... Dass ich damit gerechnet habe, dass sie mich feuert. Ich habe gelogen. Jetzt den Cherry. Aiden, Mann, am Boden einer Flasche wirst du nie die richtige Antwort finden. Jetzt mach mal eine Pause. Verdammt, das schmeckt ja eklig. Wir haben den für Megans Mutter gekauft, wenn sie Weihnachten kommt. Aber unter uns, davon furzt die wie ein Stallknecht. Ich bin so blöd. Warum in Gottes Namen habe ich bloß gedacht, dass das klappen könnte? Ich meine, hör mal zu. Die Leute lachen sich doch kaputt über dich, weil du so schwer vom Begriff bist. Aber selbst du warst nicht so blöd zu glauben, dass du dich nur lebendig eingraben lassen musst. Und schon kannst du Sunny Jim daran hindern, die Fabrik zu schließen, oder? Nein, dazu braucht es eine ganz besondere Form von Blödheit. Dazu braucht es... Oh, oh Gott. Oh, es tut mir leid, ich habe das nicht so gemeint. Es ist bloß, du weißt doch, wie die Leute reden. Nein, das wusste ich nicht. Oh, Scheiße, das tut mir so leid. Nein, ist ja schon gut, dann mach dir keine Gedanken. Du bist bloß fix und fertig. Du kennst mich doch, ich nehme mir sowas nie zu Herzen. Jetzt wein doch nicht. So schlimm ist es doch gar nicht. Doch, das ist es, verdammt. Aiden. Jetzt freue ich mich schon auf den kroatischen Likör. Was mache ich bloß? Ich blöd, Mann. Versager, Witzfigur. Komm mir auf. Zeit für Gymnastik. Oh Gott, mein Kopf. Wofür soll das gut sein? Das will mich auch nicht retten. Oh. Guten Morgen, Dad. Oh ja. Also meiner ist nicht gerade gut. Das ändert sich. Oh, was ist denn los? Die Sache ist die, ich weiß jetzt, wie du gegen Sunny Jim gewinnen kannst. Dylan, ich habe bereits verloren, schon vergessen? Die haben mich gefeuert. Ach, das heißt doch gar nicht. Du solltest das Ganze jetzt ein bisschen größer angehen. Was soll ich denn noch machen? Oh. Du wirst dich für die Wahl als Abgeordneter für Crando aufstellen lassen, als unabhängiger Kandidat. Hast du sie noch alle? Ich habe absolut keine Ahnung von Politik. Und das ist genau deine Chance, Ben. Die Leute trauen Politiker nicht. Vor allem nicht diesem Watkins, diesem Labour-Affen im Designeranzug. Dir trauen die Leute, Dad. Du bist der Mann des Volkes. Du bist bereits berühmt und bei allen beliebt. Du bist ja total übergeschnappt, Dylan. Hast du irgendwelche Drogen genommen? Du wirst den Leuten keinen Mist erzählen wie die anderen Politiker. Du wirst sagen, wie es ist, in deiner eigenen Sprache. Endlich werden sie mal einen Politiker verstehen. Was weiß ich denn, was ein Abgeordneter macht? Weißt du es vielleicht? Aber jeder weiß, wofür du stehst. Du hast bloß eine Politik, die Fabrik nicht zu schließen. Ich weiß nicht. Dad, du kannst entweder als Verlierer aus dem Sarg kommen, dann hast du für nichts und wieder nichts deine Zeit da unten verplempert und deine Abfindung hast du auch noch verloren, oder du tauchst als Sieger wieder auf und kämpfst weiter für Quendo, als Abgeordneter. Und wie soll ich bitte von hier unten aus Wahlkampf betreiben? Das überlass mal deinem Wahlkampfteam. Hä? Russell, Gwyn, Wilf und ich. Oh, Scheiße. Jetzt hör mir mal zu, Dylan. Für mich zählt nur eins. Auch wenn er die Wahl nicht gewinnt, war es das dann und er gibt auf. Aber er könnte gewinnen. Solange es wenigstens einen klaren zeitlichen Rahmen gibt, ein deutliches Ziel, statt bloß ich bleibe hier unten, bis ihr nachgeht. Und vielleicht kriegt er ja auch zumindest so viele Stimmen, dass der Wahlsieger ein bisschen ins Nachdenken kommt. Dann könnte er einen würdigen Abgang machen, weil er immerhin etwas erreicht hätte. Schon. Du und dein langweiliger Pessimismus. Er könnte mehr als das erreichen. Er könnte gewinnen. Dylan hat dir wohl schon alles erzählt. Ich find's wirklich verrückt. Wieder eine von Dylans fixen Ideen, oder? Shauna, ich weiß, was du über deinen Bruder denkst, aber vielleicht hat er diesmal ja sogar recht. Willst du es denn wirklich machen? Was kann ich denn sonst noch tun? Ich weiß nicht, ich... Du kannst ruhig offen zu mir sein. Meine Klienten erzählen oft, dass sie nicht die Dinge am meisten bereuen, die sie getan haben, sondern die, die sie nicht getan haben. Du meinst, dass... Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass... Dad, du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich bin auf deiner Seite. Oh, danke. Ich finde, was du in den letzten Wochen getan hast, sehr mutig. Okay, meinen Segen hast du. Und hier ist deine Rückzugsstrategie. Du kommst wieder hoch, wenn die Wahl vorüber ist. Ganz gleich, wie sie ausgegangen ist. Okay, abgemacht. Die nächste Runde geht aber auf dich, kleiner Klugscheißer. Ey, nenn mich nicht Klugscheißer, ja? Ja, schon gut, schon gut. Glaubst du wirklich, die Leute spenden Geld? Ja klar, warum denn nicht? Ich habe doch bei der Pressekonferenz dazu aufgerufen. Aber das hier ist Crando und nicht London, mein Junge. Hier sitzt den Leuten das Geld nicht so locker in der Tasche. Gwen hat recht, ich sage dir. Hier, mein Freund, das ist für euren Wahlkampf. Danke. Ich wollte eigentlich für meinen Schwager ein Weihnachtsgeschenk besorgen, aber jetzt werde ich ihm erzählen, dass ich das Geld für einen guten Zweck gespendet habe. Du kannst stolz auf dich sein, Toni. Das ist der wahre Geist von Weihnachten. Ja, und außerdem kann ich den Idioten nicht ausstehen. Hey, Aiden, was für eine Ehre. Geschieht nicht jeden Tag, dass der berühmteste Mann von ganz Grandor mich anruft. Hör schon auf. Also, was kann ich für dich tun? Ich bräuchte ein paar technische Geräte für den Wahlkampf. Dylan hat mir hier eine Liste gemacht. Ein Computer, Internetanschluss, Kopierer, ein Fax, einen zusätzlichen Telefonanschluss. Ja, manche der Geräte habe ich auf Lager, aber andere werde ich erst auftreiben müssen. So kurz vor Weihnachten habe ich immer viel zu tun. Wie schnell kannst du die Sachen besorgen? Für dich, den nächsten Abgeordneten von Grandor, ziehe ich alle Register. Hey, alle Macht dem Volk. Die Unterstützung ist phänomenal. Hier, schauen Sie mal. Wir bekommen inzwischen so viele Briefe, dass die Post einen extra Lastwagen einsetzt. Sie rechnen sich also tatsächlich Chancen aus für einen Sieg Ihres Vaters? Ja, nach den letzten Umfragen führen wir mit 12% in einem der sichersten Labour-Wahlkreise im ganzen Land. Das hat es doch vorher noch nie gegeben. Das ist in der Tat erstaunlich. Immerhin ist er ein unabhängiger Kandidat. Sie sagen es und deshalb werden wir die Wahl auch gewinnen. Endlich haben wir die Arbeiter, eine Stimme. Und ich bin mir sicher, Sie werden sie erheben, indem Sie für meinen Vater stimmen. Sie wollen mir jetzt nicht einsetzen. Mit unserem neuen Slogan werden wir auch noch die letzten Zweifler überzeugen. Seid Realisten, versucht das Unmögliche. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Palim, Palim! Ich würde sagen, damit bist du fürs Erste mit Lesen beschäftigt. Wieder ein ganzer Sack Briefe. Ja, wegen so ein bisschen Ablenkung. Die Schicks gehe ich dann später bei der Bank einlösen. Dylan, ich habe ein echt schlechtes Gewissen. Die Leute schicken mir alle Geld. Und ich habe das Gefühl, vor allem die, die es nicht so dicke haben. Was regst du dich denn so auf? Ist doch klasse. Du bist für die Leute zum Symbol geworden. Du gibst ihnen wieder Hoffnung. Und dafür spenden die halt gerne. Und was, wenn ich sie enttäusche? Dad, was kannst du denn schon falsch machen? Wie geht's dir, Dad? Gut. Es gibt wirklich viel zu tun hier unter der Erde. Ständig rufen irgendwelche Leute an und wollen mich interviewen. Dad, du brauchst mir doch nichts vormachen. Es ist sicher nicht leicht, so allein im Sarg. Es geht mir gut, Shauna. Bist du sicher? Wie soll ich das sagen? Von hier unten sehen die Dinge irgendwie anders aus. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass ich auf die Glotze oder auf das Klo verzichten könnte. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Red ruhig weiter, Dad. Ich höre dir zu. Weißt du, es ist fast so, als ob ich eine Pause machen würde von da oben. Mal raus aus der Tretmühle, Seele baumeln lassen. Das klingt ziemlich gut, Dad. Hallo, Safina. Ich bin's. Aiden. Du erinnerst dich an mich? Wie könnte ich das nicht? Du bist jeden Tag in der Zeitung und im Radio. Hier reden alle dauernd von dir. Ich dachte schon, es ist keiner mehr da. Es hat ja Ewigkeiten gedauert, bis jemand in der Zentrale rangegangen ist. Viele sind nicht mehr da. Meine Kollegin ist mittags in den Pub gegangen und nicht mehr wiedergekommen. Ich mache ihr nur noch ein bisschen Papierkram fertig. Safina, ich wollte dir sagen, dass... Also, ich fand's blöd, dass du mir die Kündigung... Ich bin froh, dass du anrufst. Das war ein schreckliches Gefühl. Ehrlich? Naja, du hattest ja keine andere Wahl. Ich wollte dich schon früher anrufen, aber... Naja... Dafür rufst du mich jetzt an. Und das finde ich wirklich sehr nett. Was machst du an Weihnachten? Das gleiche wie im letzten Jahr. Ich fahre zu meiner Schwester nach Bristol. Es ist schön, dass ich meine Nichten und Neffen sehe, aber Familien können einem manchmal... Aber ganz schön auf die Nerven gehen, was? Ja. Ich freue mich dann immer, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich habe mich sehr an meine Unabhängigkeit gewöhnt. Was ist mit dir? Bist du nicht einsam da unten? Nein, überhaupt nicht. Es rufen ständig Leute an. Viele Interviews und viele Besuche. Ehrlich, ich bin keinen Moment mal allein. Weißt du... Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht mal mit mir ein Glas Wein mit mir trinken magst, also wenn das hier alles vorbei ist. Ja, das würde ich gerne. Prost, Dylan. Fröhliche Weihnachten, Dad. Dylan, ich bin sehr stolz auf dich. Was du in den letzten Wochen... Komm, hör auf, ist nicht der Rede. Nein, was ich meine, das mit deiner Mutter damals, das war alles nicht so leicht. Und ich mache mir solche Vorwürfe, besonders seit ich hier im Sarg liege und die Zeit habe darüber... Komm, lass gut sein, Dad. Es war ja gar nichts mehr gut zwischen deiner Mutter und mir. Wie weißt du... Warum willst du denn jetzt diese alte Geschichte wieder aufwärmen? Es ist Weihnachten, mein Sohn, und ich... Ja, Dad, ich will das jetzt nicht hören, ja? Gute Nacht. Chestnuts roasting. Oh Gott, langsam, ganz langsam. Also, lieber Körper, würdest du deine Arbeit wieder aufnehmen? Okay, dann also der andere Arm. Au, oh Mann, sei doch nicht so widerspenstig. Verdammte Scheiße, okay. Es schneit, Wahnsinn. Gut, also jetzt zu euch, liebe Beine. Mit wem redest du eigentlich die ganze Zeit? Wolf? Seit wann bist du da, Mann? Gerade erst gekommen. Mit meinem Körper. Ich versuche ihn dazu zu bringen, seinen Streik aufzugeben und sich wieder in Bewegung zu setzen. Und das hilft? Was? Na, das Reden? Ja, wie auch immer. Fröhliche Weihnachten. Hier kommt dein Frühstück. Und ein paar Kleinigkeiten von Megan und mir. Lass es dir schmecken. Was ist das denn? Ich hab einen Schuss Whisky reingetan. Oh Mann, Wilf, eher eine halbe Flasche. Ja, mach schon runter damit, dann werden dir auch wieder deine Beine gehorchen. Many times, many ways, Merry Christmas to you. Herzlich willkommen und guten Abend bei unserer ersten Sendung nach Weihnachten. Rufen Sie uns an. Mein Name ist Rob Fleming und heute Abend haben wir einen ganz besonderen Gast. Aiden Walsh, der Mann, der sich in seinem Garten lebendig begraben hat und Sunny Jim damit zwingen will, den Beschluss, die Fabrik in Crando zu schließen, zurückzunehmen. In der folgenden Stunde wird Aiden hier zur Verfügung stehen, um Ihre Fragen zu beantworten. Und da haben wir auch schon den ersten Anrufer in der Leitung. Es ist Steven Prosciro aus Somerton. Ja, hallo, ich würde Aiden gern Folgendes fragen. Sie sind jetzt schon eine Ewigkeit in dem Sarg. Was werden Sie als erstes tun, wenn Sie wieder rauskommen? Naja, sofort in meine alte Kneipe gehen und ein schönes, kühles Bier trinken. Ja, das klingt gut, mein Freund. Ich werde da sein und Ihnen eins ausgeben. Danke, Steven. Und als nächstes haben wir Alan Williams aus Mesglas. Ja, ich würde Mr. Walsh gerne fragen, was seine Position zum Nachhaltigkeitsprinzip ist. Haben Sie die Frage gehört, Mr. Walsh? Ja, das habe ich, danke. Und? Würden Sie sie bitte beantworten? Nachhaltigkeit? Nun ja, das hängt davon ab. Wovon? An welchen besonderen Aspekt von Nachhaltigkeit haben Sie denn gedacht? Ich dachte eigentlich an das ganze Konzept. Schließlich ist das doch sehr relevant für die Situation hier in Crandall, finden Sie nicht? Ja. Einige Leute würden wahrscheinlich sagen, ja. Und was ist Ihre Meinung? Das ist schwer zu sagen, wissen Sie. Nachhaltigkeit ist ein weites Feld. Also nur, um die Sache für unsere Zuhörer verständlicher zu machen. Sie beziehen sich auf eine Klausel im Wales Act von 98, oder, Mr. Williams? Ganz richtig. Sie scheinen mit der neuen Gesetzgebung besser vertraut zu sein als der Kandidat. Ja, es ist das erste Gesetz überhaupt in Großbritannien, das von Staats wegen jeden Landesteil dazu verpflichtet, für eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft zu sorgen. Ich finde es erstaunlich, dass der Kandidat überhaupt keine Ahnung hat, wovon ich spreche. Konntest du dich bloß auf diese Sendung einlassen? Ich hab dir doch tausendmal gesagt, lass dich auf sowas nicht ein. Ja, wo kamen denn plötzlich diese ganzen Klugscheißer her? Watkins hat keine so schwierigen Fragen bekommen, als er in der Sendung war. Ja, was weiß ich, wahrscheinlich bist du reingelegt worden. Wie meinst du das? Das waren sicher Watkins-Anhänger aus der Labour-Partei. Aber das ist doch ein Skandal. Das müssen wir der Presse erzählen. Oh, klar. Das würde alles nur noch schlimmer machen. Das würde zeigen, dass wir es nötig haben. Wir haben's nötig. Morgen ist Wahl. Und, was sagen Sie jetzt alle über mich? Was meinst du? Über meinen Auftritt in der Sendung. Was denn sonst, verdammt? Ja, eigentlich hat niemand was gesagt. Oh, scheiße nochmal, Wilf. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ja, ich hab nichts gehört. Wilf, du bist ein echt beschissener Lügner. Ja, entschuldige, ey. Ist auch egal. Ich kann mir gut vorstellen, was jetzt los ist. Ich meine, die stürzen sich alle mit Begeisterung da drauf. Ah, bitte. Aiden Walsh. Kein Kommentar. Arschloch! Siehst du, was ich meine? Ja, nimm's dir nicht so zu Herzen, Mann. Das ist deine letzte Nacht da unten. Morgen früh buddeln wir dich wieder aus und dann hast du endlich wieder ein richtiges Leben. Morgen Abend sitzen wir schon wieder zusammen im Globe. Ja. Richtiges Leben, Wilf. Hier im Sarg hatte ich zum ersten Mal seit Jahren wieder ein richtiges Leben. Willkommen zu Hause, alter Kumpel. Soweit alles in Ordnung bei dir? Ach, ist ziemlich komisch. Ja, kein Wunder, Mann, nach so langer Zeit. Komm, setz dich erstmal hin. Was ist das denn hier für ein Chaos? Schon vergessen. Das war unsere Wahlkampfzentrale. Und wie fühlt sich das an, nach so langer Zeit endlich wieder zu Hause? Beschissen, wenn ich ehrlich bin. Als ob ich auf einem anderen Stern war und jetzt bin ich wieder zurück. Ich muss mich ans Leben auf der Erde erstmal wieder gewöhnen. Lass dir doch Zeit. Du hast doch überhaupt nichts zu tun. Mann, Gwyn, warum habt ihr mich ausgebuddelt? Ach ja, die Wahl. Genau, heute Abend gibt's schon das Ergebnis im Rathaus. Alles in Ordnung mit dir, Dad? Ich glaube, ich muss mich setzen. So, die Auszählungen sind beendet und wir haben nun endlich das amtliche Endergebnis. Nigel Anthony Watkins, 22.837 Stimmen. Aiden John Patrick Walsh, 21.077 Stimmen. Danke. Zuerst einmal möchte ich dem Bürgermeister und allen Helfern für ihr Engagement danken. Dies war ein hart erkämpfter und knapper Sieg. Ja, noch vor ein paar Tagen wurde ich abgehakt als unter ferner liefen. Aber ich bin immer ein Kämpfer gewesen, ganz gleich, wie ungünstig die Vorzeichen auch sein mochten. Und ich habe nie daran gedacht, aufzugeben. Und ich verspreche den Menschen in Crandall, dass ich genauso unermüdlich für sie eintreten werde, wenn ich als Abgeordneter ins Parlament einziehe. Es gibt eine Tendenz, die Vergangenheit zu romantisieren, zu glauben, dass früher alles besser war. Mein Junge, ich möchte dir für alles danken. Niemand hat so viel geleistet wie du. Wir hätten es schaffen können, Dad. Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass ich hier nicht da oben als Sieger stehe. Ich bin für die Politik nicht gemacht. Dad, du hast noch nie etwas verstanden. Aber du, ja? Ja. Ja, das habe ich bereits als Teenager, als ich anfing, mich danach zu sehen, aus dem Drecksloch hier rauszukommen. Du bist freiwillig zurückgekommen. Das war wohl ein Fehler. Ich bitte Aiden John Patrick Walsh auf die Bühne. Guten Abend, ich... Gott, ist das voll hier. Anders als im Sarg. Ich glaube nicht, dass früher alles besser war. Wie haben Sie es eben genannt, Mr. Watkins? Die Vergangenheit romantisieren? Ich bin in dieser Stadt geboren und aufgewachsen. Ich bin einer von hier und deswegen wünsche ich allen aus dieser Gegend das Beste. Sie haben es verdient. Ja, sagt sie nehmen! Ich sollte hier eigentlich nicht stehen. Wie Sie wohl merken, bin ich kein großer Redner. Nicht so schüchtern, Aiden! Ich frage mich, ob nur ein junger Mensch Lust hat, sich politisch zu engagieren, nachdem er gehört hat, was die führenden Politiker sagen, die wir heutzutage haben. Wohl kaum. Als ich jung war, als Teenager, da habe ich mal eine Rede von Martin Luther King im Fernsehen gesehen. Ich saß auf der Stuhlkante, verschlang jedes einzelne Wort. Als er fertig war, hatte ich das Gefühl, die Welt sei ein besserer Ort geworden. Ein besserer Ort, weil Menschen wie er in ihr leben. Können Sie sich vorstellen, Martin Luther King würde sagen, ich habe einen Traum, dass wir eines Tages inhärente Flexibilität erreichen werden und die Fähigkeit zur Zukunftsplanung, oder ich habe einen Traum, dass wir eines Tages Konjunkturimpulse schaffen. Können Sie sich das vorstellen? Nein! Weißt du, was Konjunkturimpulse eigentlich heißen soll, Gwyn? Nein! Nein! Genau, ich auch nicht. Und ich schäme mich nicht, das zu sagen. Ich fühle mich sogar besser, wenn ich es nicht weiß. Falls es also irgendwer von Ihnen da unten weiß, dann behalten Sie es für sich. Wissen Sie, was ich hoffe? Dass heute Abend jemand da draußen zuhört und sich herausgefordert fühlt, in der Zukunft zu kandidieren. Jemand, der gesehen hat, dass ich fast gewonnen hätte. Dass jemand anders aus meinen Fehlern lernt und dafür beim nächsten Mal gewinnt. Irgendein normaler Kerl, der nicht daran glaubt, dass die Leute ganz oben alles besser wissen. Die Menschen in Crando haben das Unmögliche beinahe möglich gemacht. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die mich gewählt haben. Es tut mir leid, wenn ich Sie enttäuscht habe. Ich habe mein Bestes getan. Dad, ich bin stolz auf dich. Dann wenigstens einer aus der Familie, der zu mir hält. Hey, du darfst Dylan da nicht so ernst nehmen. Der meint es nicht so. Er ist nur wahnsinnig enttäuscht. Ich habe oft gedacht, das war ja eher sein Wahlkampf als deiner. Du bist so klug. Und du kannst mir glauben, das hast du nicht von mir. Deine Mutter hat... Komm, lass uns nach Hause gehen und darüber reden, ja? Wer sollte denn jetzt noch was von mir wollen? Ja? Chris, bist du das? Ab nach unten. Von Ray French. Aus dem Englischen von Martin Rubenbecker. Hörspielbearbeitung von Claudia Katterneck. Es spielten Aiden Bernhard Schütz, Russell Matthias Brenner, Gwyn Kai Mertens, Wilf Steffen Scheumann, Shauna Maike Droste, Dylan Matthias Matschke, Pancho Andreas Keller, Safina Cornelia Lippert. In weiteren Rollen Stefan Ebeling, Kathleen Gavlich, Stefan Grossmann, Alexander Hauf, Volker Insel, Uta Laudern, Karl-Fried Müller, Thomas Neumann, Udo Schenk, Holger Stockhaus, Alexander Terhorst, Hans Teuscher, Siegfried Voss und Peter Wilczynski. Dramaturgie Thomas Fritz. Technik Hans-Peter Runert. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Thomas Wolferts, Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2010.